Skizzenbuch und Julius Erhard. Weitere Blätter aus einem Skizzenbuch von 1844 zeigen Herrenporträts, darunter auch das bemerkenswerte Bildnis des Gemünder Silberwarenfabrikanten, Sammlers und Kunstmäzens Julius Erhard. Der 28-jährige Leutze hat hier seinen 4 Jahre jüngeren und späteren langjährigen engen Freund Erhard mit beeindruckender Genauigkeit und großem Einfühlungsvermögen porträtiert. Julius Erhard gilt als einer der Gründungsväter des heutigen Museums im Prediger. Er war 1874 einer der Initiatoren eines Kunstgewerbemuseums hier in Gemünd, das in Anlehnung an das Londoner Kensington Museum eine Vorbildersammlung für die Fabrikanten und Fachkräfte der Gemünder Edelmetallindustrie aufbauen sollte. Außerdem schenkte er 1890 seine persönliche Sammlung von Altertümern seinem Kunstgewerbemuseum, später auch seine private Sammlung von Bildern, Zeichnungen und Lithografien. Beides zusammen, die Julius Erhardsche Bilderchronik und die Altertümersammlung, bilden bis heute einen wichtigen Grundstock des Gemünder Museums.